Der Frieden. Dritte Szene. Der Chor. Trygäos tritt heraus, ein Sensenschmied und ein Töpfer mit Geschirr. Trygäos mit einem Helmbusch in der Hand. Potz, potz, was kommt da all für Zeug auf meine Hochzeit? Zu einem Sklaven. Da nimm's und wisch damit die Tafeln ab, denn sonst ist's doch zu nichts mehr zu gebrauchen. Bring jetzt die Kametsvögel und die Kuchen, viel Hasenbraten, viel und Weizenbrot. Der Sensenschmied. Wo ist Trygäos, wo? Trygäos. Am Taubenbraten. Sensenschmied. O teuerster Trygäos, dass du Frieden gemacht, wie gut für uns, indessen gab kein Mensch für eine Sense mehr einen Heller, und jetzt verkauf ich sie für 50 Drachmen, und der, auf den Töpfer zeigend, verkauft jetzt Krüg aufs Land für 3. Drum nimm dir eine Sense hier, Trygäos, und sonst, was dir gefällt, auch diese Hippe, denn vom Gewinn, mit dem wir jetzt verkaufen, wie gerne schenken wir's zur Hochzeit dir. Trygäos, schon gut, da legt es hin und geht nur schnell hinein zum Essen. Potz, da kommt ein Waffenhändler, seht, wie der sich ärgert. Ein Waffenhändler mit Waffen aller Art tritt auf. Trygäos, weh, du hast mich ruiniert. Trygäos, was ist dir, Armer? Hast du Helmbusch wehen? Waffenhändler, um Brot und Nahrung hast du mich gebracht und, nach Einzelnen auf dem Amphitheater deutend, dort den Lanzenschäfter den und jenen. Trygäos, was willst du für die 2 Helmbüsche da? Waffenhändler, was bietst du mir? Trygäos, ich, fast schäm ich mich, doch weil des Busches Fassung Mühe macht, viel Mühe, geb ich dir 3 Mäschen Feigen für beid, um mit dem Busch den Tisch zu wischen. Waffenhändler, nun geh hinein und hol einmal die Feigen, denn etwas, immer besser noch als nichts. Trygäos, zum Geier, fort, hinweg von meinem Haus, sie lassen Haar, sie taugen nichts, ich nehme die Büsche nicht für eine einzige Feige. Waffenhändler, stellt einen Panzer auf den Boden. Was fang ich, Armer, mit dem schön gefügten 10 minenwerten Panzer an? O Jammer! Trygäos, an diesem Panzer sollst du nichts verlieren, den nehme ich schon für diesen Preis dir ab. Er passt zum Nachtstuhl, wie gemacht dazu, setzt sich darauf. Waffenhändler, du, meine Ware lass ich mir nicht schänden. Trygäos, sieh her, 3 Steine noch, das macht sich gut. Waffenhändler, einfältiger Mensch, wie willst du denn dich wischen? Trygäos, so fahr ich mit der Hand durchs Ruderloch und so durch das, steckt die Hände durch die Armlöcher des Panzers. Waffenhändler, durch beide? Trygäos, ja, sonst heißt's, betrügen woll ich um ein Loch den Staat. Waffenhändler, 10 Minen lässt du dich das Kacken kosten? Trygäos, du dummer Kerl, versteht sich, meinst du denn, mein Hintern sei mir feil für 1000 Drachmen? Waffenhändler, so geh und hol das Geld. Trygäos, ja, wenn er nur den Steiß nicht zwickte fort, ich kauf ihn nicht. Waffenhändler, packt eine Trompete aus. Und die Trompete da, was soll sie nun, die ich für 60 Drachmen einst gekauft? Trygäos, gießt du sie aus mit Blei und oben bring ein Stäbchen an von mäßger Länge, sieh, da hast du einen prächt'gen Kotabos. Waffenhändler, den Spott verbitt ich mir. Trygäos. Noch einen Vorschlag, gieß, wie gesagt, mit Blei sie aus und hänge dann einen Wagenbalken dran und bind ihn fest mit Schnüren, und du hast ne Waage, um dem Gesind die Feigen zuzumessen. Ein Helmschmied tritt auf mit Helmen. Du hast mich ruiniert, du Ungeheuer, ne Mine kostet mich die Ware selbst. Was fang ich an damit? Wer kauft sie nun? Trygäos, geh und verkauf das Ding an die Ägypter. Die machen ihr Laxier darin sich an. Waffenhändler, ach, lieber Helmschmied, uns geht's herzlich schlecht. Trygäos, dem ist doch kein Malheur begegnet. Waffenhändler, so, wozu ist denn ein Helm noch zu gebrauchen? Trygäos, fasst ihn an den Ohren. Verstehst du, solche Henkel dran zu machen, dann schlägst du sie viel teurer los als jetzt. Helmschmied, zum Waffenhändler. Komm, Lanzenmann, wir gehen. Trygäos, noch nicht, ich bin gesonnen, ihm die Lanzen abzukaufen. Waffenhändler, was zahlst du? Trygäos, sägt sie erst entzwei, dann nehm ich sie zu fählen, 100 für ne Drachme. Waffenhändler, der hält uns nur zu Narren, komm, mein Freund. Beide ab. Zwei Knaben kommen aus dem Haus. Trygäos, sieh da, die Buben meiner Gäste kommen heraus, vermutlich um zu pissen, eh sie singen, so ne Art Präludium. Was willst du denn uns singen, Junge? Komm zu mir und lass mich hier dein Liedchen hören. Knabe, jugendlich rüstige Krieger besingen wir. Trygäos, rüstige Krieger, schweige mir still von rüstig und Rüstung, dreimal Verfluchter, denn es ist Friede im Land, unwissender, teuflischer Bube. Knabe, als sie nun nah aneinander gerückt, sich im Angesicht standen, schlugen sich Tierhaut, Schild und eherne Tartchen zusammen. Trygäos, Schilde schon wieder, die Schild lass ruhen, erwähne sie nimmer. Knabe, und es erhob Wehklagen sich hier, dort Jubel der Männer. Trygäos, was, Wehklagen der Männer? Nein, du sollst heulen, du Bube, und wehklagen mir gleich, Stierhäutige, singen, du Stierkalb. Knabe, aber was soll ich denn singen? So sage, was hörst du denn gerne? Trygäos, also schmausten sie nun das Fleisch der Rinder und so was, und das Frühstück kam, kurzum, die vortrefflichsten Bissen. Knabe, also schmausten sie nun das Fleisch der Rinder und schürten aus die triefenden Rosse des Kampfes satt und der Arbeit. Trygäos, recht schön, des Kampfes satt und dann gegessen, das singe mir, wie sie gesättigt aßen. Knabe, als sie gerastet, bewährten sie sich. Trygäos, mit nem tüchtigen Saras. Knabe, stürmten hinaus zu den Toren, unbändig tobte der Kriegslärm. Trygäos, du Laffe, geh mir mit dem Krieg zum Henker, du weißt von nichts als Schlachten, wem gehörst du denn? Knabe, wer, ich? Trygäos, ja, du. Knabe, dem Lamachos. Trygäos, ja, so, nun mich wundert es nicht, dass du des Lamachos Machwerk lahm, ach, macht er schon Menschen, du aber, mach, dass du fortkommst, sing das den Lanzenmännern vor, nicht uns. Der junge Lamachos ab. Zum zweiten Knaben, wo bist du, Söhnchen des Kleonymos, komm, sing mir was, eh du hineingehst. Du singst nicht von Händeln, Sohn des klügsten Vaters. Der zweite Knabe. Zwar ein Sahier prangt mit dem Schild nun, den ich gezwungen hinter dem Busch wegwarf, meine untatliche Wehr. Trygäos, sage mir, Männeken, gelt, du besingst deinen eigenen Vater? Knabe, aber ich kam mit dem Leben davon. Trygäos, für die Eltern ein Schandfleck. Nun komm, wir gehen hinein. Ich weiß gewiss, dein Lied vom Schilde, das du eben sangst, vergissest du nie, denn Art lässt nicht von Art. Beide ab. Erster Halbchor. Nun aber ist's an euch, die ihr hier bleibt, euch Bass zu rühren, greift herzhaft zu, macht reinen Tisch und füllt die leeren Mäuler. Mit Heldenstärke drauf und dran, mit beiden Backen hauet ein, sagt selbst, ihr armen Schlucker, was wären weiße Zähne nütz, wenn nichts dazwischen käme? Zweiter Halbchor. Lass du dafür uns sorgen, doch wir danken für den Zuspruch. Ja, nach so langem Fasten werft euch auf den Hasenbraten, denn alle Tage stoßt ihr nicht auf Kuchen, die so unbewacht im Freien rumspazieren, drum zugelangt, damit ihr nicht es allzu spät bereuet. Sie schmausen. Chor. Nun aber ist's Zeit, andächtig zu sein und die Braut aus dem Hause zu holen und Fackeln zu tragen und freudig vereint zu jubeln, im Reigen zu tanzen, um heim auf den Acker das Feldgerät zu tragen, nachdem wir uns lustig gemacht und getanzt und zum Lande hinaus den Hyperbolos glücklich getrieben. Nun lasset uns noch zu den Göttern flehen, dass sie Glück und Heil den Hellenen verleihen, dass im ganzen Land uns die Gerste gerät und des Weines die Fülle der Herbst uns bringt und Feigen zum Schmaus und der Weiber Schoß uns mit Kindern beglückt, dass die Güter all, die der Krieg uns geraubt, uns in reichlichem Maß zufließen aufs Neu und die blinkenden Schwerter verschwinden. Trygäos kommt mit seiner Braut Opora heraus, Fackelzug. Trygäos, komm, Weibchen, aufs Land hinaus, komm, Schöne, da sollst du schön an der Seite mir liegen, segne, segn uns, Hymen. Chor, segne sie, Hymen. Erster Halbchor. Glückseliger, o oh, wie schwelgst du im wohlverdienten Glück, segne sie, Hymen. Zweiter Halbchor. Was tun wir ihr zur Ehr? Erster Halbchor. Was tun wir ihr zur Ehr? Trygäos. Wir pflücken die reife Bär. Chor. Ja, pflücke die reife Bär. Erster Halbchor. Wir aber die Vordersten nehmen den Bräutigam auf die Schultern. Wir tragen ihn, Männer. Sie tragen den Bräutigam. Segne sie, Hymen. Zweiter Halbchor. Trägt die Braut. Segne sie, Hymen. Trygäos. Wohl geht's euch, Freunde, nun, kein Krieg wird mehr euch drücken, nur Feigen werdet ihr pflücken. Erster Halbchor. Segne sie, Hymen. Zweiter Halbchor. Segne sie, Hymen. Erster Halbchor. Sein Feigenast ist steif. Zweiter Halbchor. Und ihre Feig ist reif. Trygäos. Und wenn ihr nun beim Schmause sitzt und wenn der Wein in Strömen fließt, dann singt, o segne sie, Hymen. Chor, segne sie, Hymen. Trygäos an die Zuschauer. lebt wohl, und wenn ihr Männer mit mir wollt, ich bewirt euch mit Kuchen.